Bayern 2. Grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Fit sein für die Zukunft. Wer sich nicht anstrengt, wird abgehängt. Stillstand ist Rückschritt. Wir müssen in vielen Bereichen schneller und besser werden. Jeder Einzelne muss wettbewerbsfähig bleiben. Der Wettbewerb ist härter geworden. Die Wahrnehmung stimmt und betrifft ganze Unternehmen genauso wie einzelne Menschen an ihrem Arbeitsplatz. Kein Wunder, dass der Wunsch groß ist, einen Gang zurückzuschalten oder sich gleich ganz herauszunehmen aus dem immer schneller werdenden Wettlauf um Kunden und gute Jobs. Ein Wirtschaftssystem ganz ohne Konkurrenz in friedlicher Kooperation? Ist das überhaupt vorstellbar? Auf diese Frage kann es unterschiedliche Antworten geben. Volkswirt Gabriel Felbermayr vom konservativ-liberal geltenden IFO-Wirtschaftsinstitut in München etwa beschreibt den Wunsch nach weniger Konkurrenzdruck als einen ewigen Menschheitstraum, der sich durch alle Kulturen und Zeiten ziehe. Die Sehnsucht nach Harmonie und Frieden und nach einer ordnenden Kraft, die jedem gibt, was er braucht, sodass Kampf und Konkurrenz überflüssig würden. Zum Beispiel in der Bibel gibt es das wiederkehrende Motiv des guten Königs, der weiß, was die Menschen brauchen und der in der Lage ist, jedem zu geben, was man eben braucht, um gut zu leben. Das ist eine utopische Vorstellung, weil dieser König eben nicht existiert. Und selbst wenn man ihn versucht, demokratisch irgendwie ins Leben zu rufen oder über eine Partei installiert, das ist kein König mehr, sondern eine Partei, haben die immer das gleiche Problem, nämlich dass sie nicht wissen, was die Menschen eigentlich brauchen. Wir sind alle unglaublich heterogen, haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse und wir verhalten uns häufig strategisch. Sich strategisch zu verhalten heißt, nicht nur das aus dem großen Topf in der Mitte nehmen, was man tatsächlich benötigt, sondern so viel wie möglich, aus Sorge vor drohendem Mangel. Das persönliche Maximalprinzip oder auch einfach die allzu menschliche Gier verhindern ein Leben in Kooperation und Harmonie. Außerdem sind die Argumente für den marktwirtschaftlichen Wettbewerb in jedem Supermarkt zu sehen. Der beeindruckende materielle Wohlstand ist das Ergebnis von 250 Jahren kapitalgetriebener Konkurrenz. Viele Ökonomen sind davon überzeugt, dass allein der Vergleich, das Sich-Messen und die Belohnung in Form von Geld den Menschen zu den größten Leistungen anspornt. Dass ausschließlich diese Wirtschaftsform hilfreiche Innovationen für viele hervorbringt. Da ist die Waschmaschine in jedem Haushalt oder die schmerzfreie Behandlung beim Zahnarzt dank Betäubungsspritze. Natürlich entstehen Innovationen auch und gerade in Kooperation und Teamarbeit. Aber das beste Verteilsystem sei immer noch ein Markt, sagt der Volkswirt. Also die Waschmaschine zu erfinden, ist ja nicht hinreichend. Die Waschmaschine muss dann eben auch in hunderte Millionen von Haushalten gehen, zu erschwinglichen Preisen. Und da kann man schon das Wettbewerbssystem nicht toppen. Denn das geht mit dem Knappheitsproblem in dieser Größenordnung eben auch am effizientesten um. Dann wird der gewinnen, der die Waschmaschine mit dem geringsten Ressourceneinsatz herstellen kann. Also der weniger Arbeiter dafür braucht, der weniger Eisen und Gummi und Kupfer und so weiter verbauen muss, der wird dann in der Lage sein, sehr günstig viele Menschen in den Genuss einer Waschmaschine zu bringen. Selbst Kritiker des aktuellen Wirtschaftssystems halten die Idee für falsch, dass eine bessere Welt ganz einfach entsteht durch weniger Wettbewerb und mehr Kooperation. Der Nachhaltigkeitsforscher Nico Pech aus Oldenburg spricht von einem ideologischen Kurzschluss. Der Wohlstand, den wir uns angeeignet haben in Europa und dass wir eben so reich geworden sind und auch eine so immense Verteilungsmasse da ist, ist das Resultat von Konkurrenz. Man kann nicht eine moderne, globalisierte Industriegesellschaft auf Basis von Kooperation gestalten. Wenn wir uns anschauen, warum Lebensmittel so billig sind oder warum sich selbst ein Hartz-IV-Empfänger, also ein Samsung-Smartphone, leisten kann, dann müssen wir uns klar machen, dass es die Konkurrenzbeziehungen zwischen Unternehmungen sind, die einen irren Druck auf die Kosten ausüben. Und manchmal wird die Welt über mehr Konkurrenzdruck nicht nur bequemer, sondern sogar umweltfreundlicher. Zum Beispiel in der Energieversorgung. Den Energiemarkt haben in Deutschland lange Zeit wenige große Stromanbieter gemeinsam dominiert und untereinander aufgeteilt. Da tut ein bisschen neue Konkurrenz ganz gut. Hier in meiner Stadt ist eine Energiegenossenschaft gegründet worden. Diese Energiegenossenschaft konkurriert gegen einen großen Energieversorger hier. Und darauf möchte ich nicht verzichten. Die Stromrebellen, also die Elektrizitätswerke in Schönau, was tun die wohl? Die konkurrieren ohne Ende. Die möchten gar nicht kooperieren mit Vattenfall oder mit RWE oder sonst wem. Ja? Und das finde ich verdammt gut. Maßvoller Wettbewerb wäre gut, aber kann man überhaupt Maß halten im Wettbewerb? In vielen Branchen wird der Konkurrenzdruck immer größer und damit die Zahl der Wettbewerbsteilnehmer immer kleiner. Fressen oder gefressen werden. Zu große Marktmacht aber ist das Gegenteil von nutzenbringendem Wettbewerb. Sie verstärkt soziale Ungleichheit, Ausbeutung und Umweltzerstörung. Dabei wäre die Marktwirtschaft im Idealzustand sogar ressourcenschonend, weil effizient, erklärt der IFO-Volkswirt Felbermeier. Unter der Voraussetzung, dass die Preise die wahren Knappheitsverhältnisse von Gütern widerspiegeln, würde in einem solchen System ein Gut, das eben knapp ist und deswegen teuer, weniger nachgefragt als ein Gut, das einen niedrigen Preis hat und eben deswegen nicht knapp ist. Und da, wie man möchte, entsteht dann in diesem Idealverhältnis aus sich heraus etwas Nachhaltiges. Jeder für sich selber in seinem ganz egoistischen Kalkül würde sagen, nee, das ist so teuer, das leiste ich mir nicht. Und dann schont das automatisch sozusagen die Dinge, die knapp sind. Soweit die Theorie. In der Praxis funktioniert das Angebot-Nachfragespiel in vielen Bereichen schlecht. Und zwar überall dort, wo Rohstoffe, Dinge oder Lebewesen keinen eindeutigen Eigentümer haben und damit auch keinen Preisaufkleber. Wenn ich keinen Eigentumstitel habe, dann holen sie sich einfach, was sie haben möchten, nicht? Deswegen ist die Tatsache, dass es auf vielen Märkten oder bei vielen Gütern keine Eigentumsrechte gibt und damit auch keine Preise, das eigentliche Problem der Marktwirtschaft. Denn da kann der Wettbewerb nicht greifen oder da kann er auch zu schädlichen Ergebnissen führen. Ein drastisches Beispiel für diese schädlichen Ergebnisse findet sich noch lange vor den ersten Diskussionen um Umweltzerstörung und Artensterben. Noch im 19. Jahrhundert lebten in Nordamerika bis zu 30 Millionen Bisons, riesige Büffelherden. Als die Nachfrage nach Büffelleder stieg und die Jäger attraktive Preise für die Felle gezahlt bekamen, wurden die Tiere innerhalb weniger Jahrzehnte fast ausgerottet. Die Ressource durch die umstrittene Eigentumsfrage und den regellosen Wettbewerb zerstört. Der gleiche Raubbau bedroht heute weltweit viele Ressourcen und Tierarten und nicht zuletzt die Erdatmosphäre durch menschengemachte Erwärmung. Deshalb muss man aber nicht gleich das ganze Wirtschaftssystem in Frage stellen, meint der Volkswirt. Viel wäre schon gewonnen, wenn der Preis eines Produktes die realen Kosten widerspiegeln würde. Wenn ein LKW Schweinehälften von Spanien nach Polen fährt und dann das Ganze nach Parma geht, wo Schinken draus wird, und dann geht das in die USA, dann funktioniert das ja deswegen so, weil das Transportieren von diesen Schweinehälften sehr günstig ist. Die CO2-Emissionen, die dabei entstehen, die werden eben nicht eingepreist. Und die Lärmemissionen für die Anrainer, die an den Transitstrecken wohnen, werden auch nicht eingepreist. Also das heißt, das Transportieren ist zu billig. Und in dem Ausmaß, in dem das Transportieren zu billig ist, wird eben dann auch zu viel transportiert. Würde man die Kosten der Klimaschädigung mit einrechnen, würde nicht nur der weitgereiste Parmaschinken, sondern alle Produkte mit jedem Kilometer teurer, den sie bis zum Verbraucher zurücklegen. Die Preise würden die realen Kosten des Transportes abbilden und somit Lebensmittel aus der Nähe automatisch wieder wettbewerbsfähiger machen. Ein Beispiel für regionale Produktion und damit fast ein Exot in seiner Branche ist der Schuhhersteller Waldviertler. Die Schuhe werden ausschließlich in Österreich und Nachbarländern gefertigt. Trotz hoher Löhne und vor allem trotz hoher Lohnnebenkosten. Letztere ärgern den Unternehmenschef Heini Staudinger am meisten, weil sie Handarbeit deutlich stärker belasten als Maschinenarbeit. Damit ist alles, was arbeitsintensiv ist, diskriminiert und alles, was sie automatisieren lässt oder durch Importe ersetzen lässt, steuerlich, abgabenmäßig privilegiert. Und Schuh- und Textilindustrie hat sich nur bis zu einem gewissen Grad automatisieren lassen. Und trotz einem gigantischen Maschineneinsatz ist noch immer wahnsinnig viel Handarbeit. Und das ist auch der Grund, warum Schuh- und Textilindustrie an der Spitze von diesem globalen Wanderzirkus sind, wo diese Industrien den immer noch billigeren Löhnen folgen. Der Weg der Schuhindustrie ging von Portugal über Osteuropa bis China. Und mittlerweile werden Schuhe für die Welt in Äthiopien gefertigt, denn fast nirgendwo sonst ist menschliche Arbeit so billig. Unternehmer Staudinger empfindet es als zutiefst unfair, wenn internationale Großkonzerne nicht nur auf dem weltweiten Arbeitsmarkt die niedrigsten Löhne wählen, sondern auch noch die niedrigsten Steuersätze. Wenn ich mir anschaue, dass IKEA für 2,5 Milliarden Euro Gewinn nur 48.000 Euro Steuern zahlt hat, was in Österreich zum Beispiel eine Steuerpflicht von 625 Millionen Euro auslösen würde, wollte ich sagen, jawohl, das ist unfairer Wettbewerb. Ja? Wenn der eine keine Steuer zahlt und der andere schon. Amazon keine Steuer zahlt, aber jeder Buchhändler, der uns eigentlich so in der Landschaft unserer Städte und Orte so wohl tut, der wird nachher von den Steuerbehörden segiert. Dieser unfaire Wettbewerb beschleunigt den Tod der Falschen und stärkt die Existenz auch der Falschen. Schuhunternehmer Staudinger spielt auf die Steueroasen an. Die Inter-IKEA-Holding hat getan, was Experten aggressive Steueroptimierung nennen und damit ihren Steuersatz auf homöopathische 0,002% gedrückt. Das passiert, wenn die Wettbewerbsregulierer selbst im Wettbewerb stehen. Wenn Staaten um die Abgaben der Unternehmen konkurrieren, ist das schädlich fürs ganze System, sagt auch der IFO-Volkswirt Felbermayr. Denn dieser Wettbewerb, zum Beispiel jetzt um Steuergeld, führt ja dazu, dass man sagt, gut, ja, in den USA zahlst du 34%, bei uns nur 25%, und dann kommt der Herr Juncker und sagt, bei uns zahlst du nur 3% Steuern. Und dann Ende des Tages kommen die großen Konzerne davon, ohne Steuern zu bezahlen. Das ist ein schlechter Wettbewerb. Aber es ist nicht der Markt, der das produziert, sondern es ist der Wettbewerb der Regelsetzer. Wer da was verbessern will, steht vor hohen Hürden. Denn einzelne Wettbewerbsteilnehmer sind mittlerweile so mächtig, dass sie selbst die Regeln mitbestimmen und dass die Regeln auch eingehalten werden. Das zu überwachen, wird auf einem unübersichtlichen globalen Markt immer schwieriger. Und wenn finanzstarke Megakonzerne die Regeln übertreten, dann werden die Strafen einfach aus der Portokasse beglichen. Wie der österreichische Schuhfabrikant Staudinger sagt, das System fördert die Falschen. Privat und auch in seinem Unternehmen folgt er selbst nicht der Idee der Gewinnmaximierung. Deshalb trägt er seit bald 20 Jahren dieselbe Jacke. Die höchsten Löhne in seiner Firma sind nur doppelt so hoch wie die niedrigsten. Und wenn ein Kunde jahrelang mit einem Paar Schuhe auskommt, freut er sich. Statt am Preiswettbewerb teilzunehmen, stellt sich Staudinger dem Qualitätswettbewerb. Deshalb sieht er sich auch nicht in direkter Konkurrenz mit Billigschuhen aus Fernost. Aber ein Punkt, wo uns die chinesischen Schuhe trotzdem stören, ist das, dass ein normaler Deutscher oder Österreicher gar keine Ahnung mehr hat, was ein Schuh kosten müsste, wenn er in Deutschland oder Österreich produziert wird. Und es kränkt mich dann manchmal, wenn Leute sagen, unsere Schuhe sind mit 150 Euro teuer, weil sie keine Ahnung haben, welche Anstrengung da dahinter steckt, dass die Schuhe nicht teurer sind als 150 Euro. Nicht nur die Konzerne folgen nämlich unbeirrt dem Ziel der Gewinnmaximierung, auch die Verbraucher sind darauf trainiert, rauszuholen, was geht fürs Geld. So treiben die Käufer die Hersteller in den Preiswettbewerb. Gleichzeitig spüren Konsumenten genauso wie Firmenchefs und Arbeitnehmer den steigenden Konkurrenzdruck. Nachhaltigkeitsforscher Nico Pech. In einer vollständig ausgereiften Konsumgesellschaft ist die Identität eines Individuums auf Gedeih und Verderb davon abhängig, durch welche Konsumsymbole man seine oder Frau seine Position innerhalb einer impliziten sozialen Hierarchie findet. Wie man dasteht, wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht. Manch einer spricht von einer Konsumdiktatur, die uns regiert und abhängig macht vom Kauf immer neuer Dinge und Dienstleistungen. Das klingt so, als wären wir alle gehetzte Opfer in dem sich stetig schneller drehenden Hamsterrad. Für die meisten ist klar, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Stress und Kontostand. Wer Zeit, Reichtum und Entspanntheit sucht, muss sich von materiellem Überfluss trennen. Das geht, sagt der Wachstumskritiker, man muss nicht mittrennen. Ich muss selber eine Entscheidung treffen, ob mir Geld oder Zeit wichtiger ist, ob mir Geld wichtiger ist als integre soziale Beziehungen, die übrigens immer Zeit kosten. So abhängig wir geworden sind von dieser Konsumgesellschaft und einem Mindestmaß an industrieller Ausstattung, so sehr sind wir logischerweise, das ist der Preis dafür, auch abhängig von den Konkurrenzbeziehungen, ohne die so ein System gar nicht möglich ist. Das ist das, was mich an der Diskussion so ein bisschen stört. Da wird immer suggeriert, dass man dieselbe Welt auch haben könnte, ohne Konkurrenz. Man kann sie ohne Konkurrenz haben, weil es ist nicht dieselbe Welt. Im nördlichen Schwaben, bei Crailsheim, haben sich einige Menschen für diese andere Welt entschieden, die ohne Konkurrenz. Die Gemeinschaft Tempelhof heißt so wie die Ansammlung von Gebäuden, in denen dort früher die evangelische Kirche Sozialeinrichtungen hatte. Agnes Schuster hat zusammen mit einigen anderen das Areal gekauft und ihr privates Vermögen dabei in eine Stiftung und Genossenschaft gesteckt. Jetzt leben hier rund 150 Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Mit eigener Landwirtschaft, gemeinsamen Mahlzeiten und mit dem Willen, füreinander da zu sein, auch wenn jeder sein eigenes Geld verdient. Eine kleine Solidargemeinschaft. Alle paar Wochen führt Agnes Interessierte durch das Dorf. Hier drüben seht ihr, das waren früher die Mitarbeiterhäuser. Und da wohnen auch in jedem Haus ungefähr 25 Leute. Ja, es waren halt 3-Zimmer-Wohnungen, 5-Zimmer-Wohnungen, Apartments. Die Mehrzimmerwohnungen sind fast alle Wohngemeinschaften geworden. Wir wollten einfach, dass viele Leute ankommen können. Die Gemeinschaft ist rechtlich so organisiert, dass das Land nicht mehr verkauft werden kann. Jeder hat als Genosse lebenslanges Wohnrecht, gleiches Stimmrecht unabhängig vom eingebrachten Vermögen und zahlt gleichzeitig Miete. Einige verdienen ihr Geld noch in ganz normalen Jobs außerhalb, die meisten arbeiten im Dorf, andere sind selbstständig. Und auch wenn jeder seine Finanzen für sich regelt, es geht um eine Ökonomie der Verbundenheit, wie es Agnes Schuster nennt. Wir wollen uns in Richtung Gemeinschaft bewegen, aber jeder auf seine Art. Also wir machen Ökonomie sehr transparent. Wir wissen von jedem, was er besitzt. Also das ist alles öffentlich sozusagen. Die Idee ist, Dinge nicht allein zu besitzen, sondern gemeinsam zu nutzen. Viele der anfangs privaten Autos sind mittlerweile Teil des gemeinschaftlichen Carsharings. Wer will, spendet seine Bücher der Bibliothek. Es gibt ein Musikzimmer, eine Werkstatt für alle. Und die Kinder spielen viel lieber in der großen Gemeinschaftsturnhalle als in ihrem Kinderzimmer. Wolfgang Sechser ist ein weiterer Mitbegründer der Gemeinschaft. Er betont, dass hier keine besseren Menschen leben, die sich auch nicht nach außen abschotten. Hier gibt's genauso Streit und vermutlich sogar noch mehr, wenn man so intensiv zusammenlebt. Aber man habe eben auch Strategien, Konflikte zu lösen. Gesprächs- und Verhaltensregeln, wie man am besten miteinander klarkommt. Wettbewerb? Sehr gerne, solange nicht die Angst, sondern die Freude der Antreiber ist. Weil Wettbewerb nichts anderes ist als das Spiel der Kinder. Wenn man Kinder mal zuschaut, wie die spielen, dann ist es ein permanent sich gegenseitig hochschaukeln, sich gegenseitig anstecken, begeistern, Leidenschaft entwickeln. Und ich glaube, die Beziehungsfähigkeit zwischen Menschen, die Offenheit zwischen Menschen muss gelernt werden, braucht Training, braucht eine Umkonditionierung. Dann wird es eher wieder ein kreatives Spiel und in dem Sinne sehe ich Wettbewerb übersetzt als kreatives Spiel an, im idealen Sinne. Aus der angstgetriebenen Konkurrenzwirtschaft versuchen die Tempelhofer so weit wie möglich auszusteigen. Dafür verzichten sie auf persönliche Gewinnmaximierung, leben materiell bescheidener und stellen immer wieder fest, so viel ist es eigentlich nicht, was ich brauche für ein zufriedenes Leben. Das größte Problem sehe ich darin, dass Bedürfnisse bei uns künstlich geschaffen werden, um eine Wachstumsindustrie und einen Wachstumsmarkt im Gang zu halten. Also wir machen hier jetzt zum Beispiel Bedarfseinkommen bei unserem Platz. Das heißt, ich muss mir überhaupt mal erstmal Gedanken machen, was brauche ich eigentlich wirklich? Und stelle dann ganz schnell vielleicht fest, wenn ich eine erfüllende Tätigkeit habe, wo ich meine Fähigkeiten wirklich in die Welt stellen kann, wenn ich dafür Anerkennung kriege und andere damit unterstützen kann, dann brauche ich relativ wenig auf der Ebene von Sachbedürfnissen. Also könnte es doch funktionieren, das Wirtschaftssystem ohne Konkurrenz? Die Menschen in der Gemeinschaft Tempelhof betrachten ihre Art zu leben als Versuchslabor für eine neue Gesellschaftsform. Dass eine sozialere und nachhaltigere Gesellschaft etwas mehr Kooperation und weniger Wettbewerb bräuchte, dem stimmt auch der Wirtschaftsexperte zu. Die Frage, die sich hier sicher stellt, ist, wie kann man Gesellschaftsformen finden, wo man diese Kooperationsfähigkeit und Willigkeit der Menschen befördert und letztlich auch belohnt. Und sicherlich werden wir in der langen Menschheitsgeschichte, wo wir vom Dschungel zum Königtum, zur demokratischen Marktwirtschaft gegangen sind, auch noch weitere Entwicklungsstufen sehen. Offenbar ist nicht das Prinzip Wettbewerb das Problem. Und auch nicht eine effiziente Produktionsweise, die ja den Kuchen für alle größer machen kann. Das Problem, das ein gutes Leben für alle verhindert, ist die Gewinnmaximierung um jeden Preis. Die falschen Fragen dazu heißen: Wie verdiene ich so viel Geld wie möglich? Und wie bekomme ich für mein Geld so viele Dinge und Dienstleistungen wie möglich? Fragen, die dem Schuhhersteller Staudinger fremd sind. Gewinnmaximierung. Ehrlich gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was daran so geil sein soll, dass ein Geldhaufen immer mehr wird und nachher selbst, wenn das Geld schon aus der Firma heraus ist, dann nur immer irgendwo angelegt wird, dass nur mal mehr ist. Ich finde das für mich viel, viel schöner, wenn ich nachdenken kann, was müssen wir da, dass unser Handeln einen Sinn hat. Und wenn uns da was gelingt, dann finde ich das einfach beglückend und finde das viel beglückender als ein Haufen Geld außerhalb der Firma. Sie hörten Jeder gegen alle. Funktioniert Wirtschaft auch ohne Konkurrenzdruck? Von Birgit Magira. Es sprach Ruth Geiersberger. Ton und Technik Adele Kurzil, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.